In der Hinsicht denkt sie wie mein Mann. Beide halten mich für unpraktisch. Vielleicht bin ich das auch. Ach. Meine Schwiegermutter wäre lieber noch geblieben, bis mein Mann zurückkommt. Als ob sie geahnt hat, dass etwas passiert, sobald man mich alleine lässt. Aber sie musste doch morgen früh wieder in ihrem Büro sein. Sie hat in den nächsten Tagen ein paar Termine. Ein paar wichtige Termine. Und dann vergisst sie ihren Terminkalender im Wagen. Ich musste ihr den doch bringen, nicht? Das war doch wichtig. Ja, das war bestimmt ganz wichtig, Frau Winkler. Jetzt denken Sie nicht mehr drüber nach. Ne? Das tut nicht gut. Ne? Darf ich vielleicht noch eine Zigarette? Ja, sicher doch. Mein Arzt sagt immer, ich rauche zu viel. Ich sollte ganz damit aufhören, das schaffe ich auch noch. Aber wegen der Schwangerschaft habe ich gar nicht geraucht. Aber dann, wenn man immer allein ist und in so einer Situation... Ja, aber sicher. Gehen Sie sich nur. Ich kenne das. Ich rauche auch immer nur, wenn ich nervös bin. Ich kann dann gar nichts anderes denken. Wenn ich nicht zurückgelaufen wäre, wäre das nicht passiert. Ich hätte ihr die Termine eben telefonisch durchgegeben, aber... Mist, verdammter! Das fehlt auch gerade noch. Herr, einen Moment nicht aufgepasst, Mensch. Ich hätte sie nicht ablenken sollen. Ach was, das ist nicht Ihre Schuld. Ich steige mal aus und schaue nach. Das ist kein Loch mehr, das ist ein Krater. Mann, Mann, Mann. Das rechte Vorderrad hängt fest. Also hoffentlich hat das die Achse alle überstanden. Also, da kann ich allein nichts machen. Oh Mann, kein Empfang, Funkloch. Naja, jetzt müssen wir laufen, Frau Winkler. Wollen Sie noch mal eine Jacke nehmen? Danke, Sie sind sehr freundlich, aber ich bin schon nass. Das lohnt nicht mehr bei mir. Moment noch! Ich muss eh meine Werkzeugtasche aus dem Kofferraum holen. Man kommt allmählich so in die Jahre. Für so einen Marsch bin ich wahrhaftig nicht mehr der Richtige. Ich sollte mehr Sport treiben. Das sagt meine Frau auch immer. Ach, Gott sei Dank. Da hinten ist es ja schon. Ach, jetzt brauchen Sie zuerst mal ein heißes Bad und nicht ein Telefon. Das Telefon ist leider noch nicht angeschlossen. Moment mal. Moment. Da zwischen den Bäumen das Rote. Das ist doch ein Auto. Ist das Ihres? Ja. Wie kommt das denn hierher? Wieso, ist das ganz einfach. Der Bursche hat die Gelegenheit gleich genutzt, um sich ungestört im Haus umzusehen. Ja, besser kommt das nicht treffen. Mit allen Schlüsseln im Auto. Aber Frau Winkler, den werden wir jetzt beide machen. Kommen Sie, keine Angst. Wenn ich auch nicht mehr so schnell gehen kann, aber zuschlagen, das kann ich noch. Passiert nichts, bleiben Sie hinter mir, kommen Sie. Mhm. So, pst. So, ganz leise. Ich mache jetzt erstmal die Tür auf. Wilde, schon passiert. Sie war nicht mal abgeschlossen. Ist wirklich noch kein Telefon im Haus? Nein, es wird erst in 2 Tagen angeschlossen. Alle Türen offen, aber nicht mehr zu sehen. Also lange kann er noch nicht drin sein. Sieht noch so ordentlich aus. Der Mantel am Haken, ist das Ihrer? Ja. Nass. Der Bursche sind wohl umgehängt. Mutter? Ja, ich bin hier im Wohnzimmer. Der Kaffee ist schon fertig. Ich habe noch rasch ein paar Blumen besorgt. Nelken, die magst du doch so gern, Nora, nicht wahr? Nora, ich... Wo ist sie denn? Ich weiß es nicht. Am Bahnhof war sie nicht. Als sie mich gestern Abend anrief, sagte sie, dass sie mit dem Zug kurz vor 5 ankommt. Der Zug hatte Verspätung, ich habe eine halbe Stunde warten müssen. Aber Nora war nicht im Zug. Ich verstehe das nicht. Vielleicht kommt sie mit einem späteren Zug. Ja, vielleicht, aber dann hätte sie doch hier anrufen und Bescheid sagen können. Sie wusste doch, dass ich sie abholen würde. Und sie wusste auch, dass du hier bist. Vielleicht kommt sie deshalb nicht. Ach, Unsinn. Es hat nichts mit dir zu tun. Vielleicht hat sie